Kundgabe 4529. Empfangen durch Bertha Dudde am Neujahrsnacht 1949. Neujahrsbotschaft. Widerstand der Menschen gegen Gott. Der Menschenwiderstand gegen mich ist groß. Und nur meine übergroße Liebe bewahret sie vor dem gänzlichen Absturz in die Tiefe. Doch die Entfernung von mir kann nicht verringert werden, solange sie ihren Widerstand nicht aufgeben. Widerstand aber ist jede Zurückweisung meiner Gnade. Und Gnade ist alles, was euch zur Höhe führt, mir entgegen, und somit den Urzustand wiederherstellen hilft. Gnade ist also auch die Zuleitung meines Wortes, das euch die reine Wahrheit vermittelt. Ein Wissen, das dazu beiträgt, mich zu erkennen, zu lieben und meine Gebote zu halten. Dieses Wissen muss der Mensch entgegennehmen, ansonsten er ein falsches Bild von mir als Schöpfer und Vater von Ewigkeit erhält. Mangelndes Wissen beeinträchtigt die Liebe zu mir. Und falsches Wissen führt ab von mir. Dies muss vorausgeschickt werden, soll der Mensch es begreifen, dass und warum die Wahrheit überaus wichtig ist für die Höherentwicklung der Seele. Wo die Wahrheit nicht vertreten ist, ist der Weg zu mir versperrt. Und über Irrtum bin ich nicht zu erreichen. Und so wird es auch verständlich sein, dass ich den Menschen eine besondere Gnadengabe zuleite. Mein direktes Wort aus der Höhe. Weil jede Irrlehre berichtigt werden muss, soll er in seiner Entwicklung aufwärts schreiten. Denn ich selbst als ewige Wahrheit kann es nicht dulden, dass neben mir der Irrtum und die Lüge einhergeht. Und darum muss ich vorerst die irrigen Lehren berichtigen. Und ich benötige nur Menschen, die sich mir im freien Willen zur Verfügung stellen, die gewillt sind, meine Lehre in aller Reinheit entgegenzunehmen und sie weiterzugeben an die Mitmenschen. Denen bringe ich mein Wort nahe, in verschiedener Form zwar, aber immer des gleichen Inhalts, ob sie es nun direkt von mir entgegennehmen oder durch Mittler, ob sie es lesen oder hören, das ist ihrem Reifezustand und ihrer Aufnahmewilligkeit angepasst. Darum kann mein Wort an vielen Orten in aller Reinheit empfangen werden. Denn auch das geschriebene Wort kann einem Menschen das gleiche Wissen vermitteln, so er es im Verlangen nach der Wahrheit aufnimmt in sein Herz und sein Gedächtnis. Immer wird er dann durch meinen Geist in rechtes Denken gelenkt werden und also in der Wahrheit stehen. Wo aber der Wille des Menschen dem meinen sich aber widersetzet, wo der Mensch sich nicht mir hingibt, sondern gewissermaßen aus dem eigenen Verstand heraus hinter die Wahrheit kommen will, dort wird es schwer möglich sein, die Wahrheit darzubieten. Der Widerstand gegen mich aber ist groß, denn alle, die auf ihrem Geistesgut verharren, die störrig festhalten an einem Gedankengut, das ihnen von außen zugetragen wurde, leisten diesen Widerstand, weil sie nicht willig sind, dieses Gedankengut gegen bessere Erkenntnis herzugeben. Und so ist erst einmal die Frage zu stellen: Was berechtigt euch, gerade dieses euer Geistesgut als Wahrheit anzusehen, wo doch verschiedene Geistesrichtungen, verschiedene Konfessionen, auch verschiedene Lehren vertreten? Ihr müsstet euch bei ernstem Nachdenken zugestehen, dass ihr keinen Beweis habt, gerade das rechte Wissen zu besitzen. Es sei denn, ihr könnet ein direktes Geisteswirken nachweisen, das aber dann stets das gleiche Gedankengut zeitigen wird. Dass es euch so gelehrt wurde, ist kein Beweis, dass euch die Wahrheit vermittelt wurde. Ihr müsstet euch stets vor Augen halten, dass der Mensch im freien Willen steht und dass er, solange er noch unvollkommen ist, durch den Einfluss des Widersachers sich immer mehr zu dem bekennen wird, was seiner Unvollkommenheit entspricht. Dass er also entweder vollkommen sein muss, um in der Wahrheit zu stehen, oder aber im Bewusstsein seines mangelhaften Zustandes und seiner Unkenntnis als Folge derer aus der Tiefe die Hände emporstrecken muss zum Licht, zum Urquell der Wahrheit, auf das seine Hand erfasst werde und er emporgezogen wird in das Reich des Lichtes. Er muss bitten und sich beschenken lassen, nicht aber verstandesmäßig forschen und grübeln, ohne das demütige Eingeständnis seiner Unfähigkeit dazu. Die Menschheit ist zu sehr überzeugt davon, in der Wahrheit zu stehen, und darum kann ihr schwer die reine Wahrheit zugeführt werden. Jeder denkende Mensch aber müsste durch die Verschiedenheit dessen, was als Wahrheit angesehen wird, in Zweifel geraten, ob seines eigenen Wissens und also die Wahrheit auch dort suchen, wo sie ihren Ausgang hat. Ich komme nun den Menschen entgegen, indem ich Wahrheitsträger zu ihnen sende. Doch diese finden offenen und versteckten Widerstand. Wie aber wollet ihr in den Besitz der Wahrheit gelangen? In welcher Form soll sie allen denen dargeboten werden, dass sie Annahme findet, ohne dass der freie Wille beeinträchtigt wird? Es liegt nur an eurem Widerstand, den ich nicht gewaltsam breche, der aber doch schuld ist an der großen Finsternis, die über die Erde gebreitet ist. Zwangsmäßig könnte ich wohl alles erreichen, doch in aller Freiheit müsstet ihr nach Vollkommenheit trachten. Und darum wird es immer nur wenige Menschen geben, denen ich die reine Wahrheit direkt zuleiten kann. Wie auch die Zahl jener nicht groß sein wird, die das Wort aus der Höhe durch euch annehmen. Wenngleich nach allen Richtungen mein Liebestrom fließet und überall die Wahrheit Eingang zu finden sucht, in irgendwelcher Form. Und zumeist sind es geistige Unterhaltungen, die den Anlass geben könnten zu bittenden Gedanken an die ewige Wahrheit. Und keiner wird es bestreiten können, zu geistigen Gesprächen Gelegenheit gehabt zu haben. Immer nur kommt es auf den inneren Widerstand an, der durch den Einfluss des Satans oft der reinen Wahrheit entgegengesetzt wird. Das Verlangen nach mir und also nach der Wahrheit aber bricht den Widerstand und macht den Menschen fähig zur Annahme meines Wortes, durch das er in der Wahrheit unterrichtet wird. Amen.